WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Er ist ein erfolgreicher Architekt und heißt Atlas. Und er hat keine Lust mehr auf Job, Haus, Beziehung und bricht komplett aus seinem Alltag. Anja Hilling zeichnet in ihrem Hörspiel Interlunium 1 bis 21 die rauschhafte Reise durch die Seele eines Aussteigers. Die Gedanken und Bilder, die die Befreiung von Pflicht und Zwang auslösen. Und die Musik zu dieser WDR-Produktion von 2017 kommt von dem Berliner Elektronik-Duo Maus on Mars. Interlunium 1 bis 21 von Anja Hilling mit Marc Waschke. Komposition und Klangregie Maus on Mars, Andi Thoma und Jan St. Werner. Regieassistenz und Stimme Luzi Kurt. Regie Detlef Meissner. Hast. Die ganzen Sprengungen, zu denen du mir geraten hast. Meine Augen an deine Ränder geführt, in die Lücken aufreißender Wolkendecken, in die sich öffnenden Poren tropfender Schenkel, hinter die von Träumen durchnässten Fassaden. Wie du mich angeheizt hast, mich ruhig umzuschauen in all den Dunkelheiten. Wie du mich allein gelassen hast, ohne mich allein zu lassen. Ohne ihn anzukündigen, den Moment, in dem du mich zurückrufst. Mit deiner leisen, autoritären Stimme. Raus jetzt hier. Raus aus den offenen Räumen. Es reicht jetzt. Es ist nichts für dich. Nicht auf Dauer. Wie du mich zurücknimmst. Mit einer Gnade, die mich nie wunderte. Die ich erwarte, wie die von der Sonne meiner nicht nennenswerten Abwesenheit gewärmten Mauern, die sich mit jeder Rückkehr enger um mich ziehen, schwerer auf mir liegen, als hätten sie mich vermisst, als wäre ich die tragende Säule dieses stürzenden Tempels. Ich... 2 Säulen. Abend. Dieser Krach, dieser gigantische Krach. Ein Krach, der sich weder auf die Umgebung zurückführen lässt, noch auf mich selbst. Ich bin noch im Büro, allein. Wenn ich gleich gehen will, habe ich die Fenster schon geschlossen. Kein Geräusch mehr von draußen. Die anderen warten und das ist ein guter Moment. Am Ende eines Tages. Es geht mir gut. Ich schnapp nicht über, aber ich bin zufrieden. Die Pläne gehen auf. Ich habe allen Grund, zufrieden zu sein. Ich esse, ich schlafe, ich trinke, ich liebe, ich arbeite. Ich übertreib nicht. Ich liebe die Arbeit, aber ich lebe nicht für sie. Ich arbeite jetzt, um später Ruhe zu haben. Ich trinke zweimal die Woche keinen Alkohol. Ich esse manchmal Fleisch. Ich arbeite nicht, während ich esse. Ich bin selbstständig. Frei sein ist Bedingung für mich. Hinter dem Gewölbe des letzten Tages löst sich das blaue Licht vom roten. Das rote Licht bleibt allein zurück. Das rote Spektrum wird durchbrochen von einer Säule. Die Säule steht für sich. Die Säule nimmt sich selbst als Giganten wahr. Die Säule ist ein Mensch. Manchmal, in letzter Zeit, wache ich auf, mein Ohr blutet. Und ich sehe eine Kreatur außerhalb von mir, die ist genau so wie ich. Einigermaßen intelligent, karrieregeil, interessiert an Technik und Melancholie. Ich lasse laufen, aus dem Ohr. Bin ich anders als alle hier. Jeder hier will mehr als das. Ich bin nicht allein. Ich schiebe einen Spüllappen ins Ohr. Die Säule krümmt sich hörbar unter den Arkaden vergangener Untergänge. Bei aller Pflege des Materials, Zeichen des Verfalls. Ohne Rücksicht auf statische Verhältnisse. Dieser gigantische, aus dem Ohr in die Mitte des Trägers sinkende Krach. Krach. Krach. Krach. Der Krach ist eine dem Instrument, Körper entstammende Ahnung. Ein Gefühl zu stürzen, das sich äußert in einem dualen, systematisch abgelehnten Geräusch, das an seinen Außenseiten in scheinbar nachvollziehbaren Rhythmen dynamisch zwischen Lust und Unlust springt. Was? Nichts. Nein? Sitzgelegenheit? Ein Holzsofa ist gegenüber aufgestellt. Läden Richtung Shop. Wie unangenehm, so muss ich dich ansehen. Die Blicke führen ineinander. Es herrscht Nervosität, schnelleres Aufstehen, Flucht in wärmere Geschäfte. Bist du sicher? Das ist dein Konzept. Das ist heute mal. Es braucht einen konsumfreien Raum. Es braucht einen konsumfreien Raum, außer dem Tod, Toiletten. Ein Raum, der auch die reinholt, die nichts kaufen wollen. Was sollen die hier kaufen? Atmen? Müssen wir so denken? Müssen wir so denken? Ruf doch mal an. Wo? Zu Hause. Mitten in der Stadt bieten wir Eintrittsfall eine Salzwüste. Endloseffekt nach oben, dank Laster sowieso. Seitlich durch Spiegelprojektion nach unten. Entropie geht aus der Ordnung hervor. Du fühlst dich sicher vor dir selbst und der Wüste, die in dir gedeiht. Bewertest im Schatten der kühlen Säulen jede neue Errungenschaft. Jeder Gang zum Geldautomat. Jeden Blick, der gierig die Scheiben schmelzt. Als vernünftigen Endverbrauch. Die Ausgänge? In jedem zweiten Interkolumnium. Ich habe vergessen, wo ich geparkt habe. Hinter den Exit-Schildern verstecken wir ein heiliges Hologramm. Gnoti Serton, stirb in Grenzen. Erkenne, dass du welche hast. Bist du, wo ich stehe? Da, wo du immer stehst. Fünf Gnoti Serton Exit. Die dem flüchtenden Geist tätowierte Inschrift tritt an die Ausgänge des Empfindens in Rhythmen, die dem individuellen Schönheitsgefühl folgen, das sich selbst zu begreifen versucht als eine den Körper bewohnende, gottgleiche Seele und sich aus diesem Grund bemüht, in Maßen zu leben, Gebrauch zu machen von den Voraussetzungen, dem mitgegebenen Level an Schaden, an Schönheit, an Talent, sowie der von Mensch zu Mensch verschieden ausgeprägten Fähigkeit, diese Zuteilungen zu potenzieren und schließlich in Einklang zu bringen mit der Natur. 6. Überfall. Federspiel. Ein Mann wurde überfallen. Angeblich. Nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause. Würdest du aus anderer Perspektive als der zentralen, die eines Vogels oder Toten vielleicht, die folgende Gewalttat skizzieren, wäre sie dann immer noch ein Akt, der dir geschah, oder wärst du selbst es, der als Ursache aller Gewalt erscheint? Der Mann sprach von einer Attacke, von hinten. Er war nach eigenen Angaben nicht ganz bei sich. Straßen, Milch, Pläne, Zeit. Geld. Geld. Tod. Glas. Tod. Toiletten. Wüsten. Wüsten. Klappernde Elemente, von keiner Hand mehr gehalten. Lauter, lauter stoßen gegeneinander wie die Federn eines stymphalischen Vogels, der jedes Geräusch unter seinem eisernen Gefieder begreift. Der Mann dreht sich um. Langsam. Als hätte er vergessen, sich zu erschrecken. Er sieht seinem Angreifer ins Gesicht. Müssten wir nicht im Angesicht dieser Attacke, ausgeführt von einem Vogel, so silber, so groß wie du, keinem Raum entsprungen, der Arten hervorbringt, müssten wir den folgenden Kampf, dein Hacken und Krallen und Piepsen, nicht als Ende eines Lebensraumes verstehen? Der Mann zieht eine silberne Feder aus seiner Schulter. Die Knie kippen nach vorn, die Schulter nach hinten. Der Mann fällt. Der Mann fällt in seinen Angreifer hinein. Durch 7000 Federn zu Speeren aufgerichtet, dich zu durchstoßen, fällst du rückwärts in was? Der Mann berichtet von einem Schmerz hinter den Augen. Der Schmerz sei begleitet gewesen von einem Knall, als ob etwas, das zu klein war, platzen würde. Springflut. Zu Hause in der Bewegung. Verstehst du? Es ist zu Hause in der Bewegung. Es ist in Farben verstreut. Das Auge gehen zu lassen, auf Höhe eines Froschs, eines Vogels, eines Reiters, zu Pferd, in keiner Höhe zur Ruhe zu kommen. In Farben verstreut, von Parallelen gekreuzt, zu Hause in der Bewegung. So sieht es nämlich aus, weißt du? Acht. Heimfahrt. Palimpsest. Mein Name ist. Meine Freundin heißt. Meine Freundin heißt. Meine Kinder. Meine Kinder. Ich bin. Ich bin. Bin. Bin. Egal. Egal. Ich bräuchte jetzt jemand. Ich bräuchte jetzt jemand. Bräuchte jetzt jemand, der mich nicht kennt. Jemand, der mich nicht kennt. Jemand, den ich ohne mich küssen konnte. Jemand, den ich Mund, der mir ohne mich was geht, küssen konnte. Ein Mund, der mir entgegenfährt. Wenn es nicht weggeht, wo ich dich erzähle. Wenn mein Gesicht entstellen, wenn ich mich abstellen, wenn ich kann. Bitte. Bräuchte jetzt jemand? Jemand, der mich nicht kennt, jemand, den ich ohne mich küssen konnte, einen Mund, der mir entgegenfährt, jetzt wo das Licht weggeht, bräuchte ich ein paar Zähne, die mein Gesicht entstellen. Könnte ich mal bitte ein paar Zähne haben, die mein Gesicht entstellen? Neun. Zu Hause. Abschied. Drei. Pia? Ich bin auf dem Weg. Es tut mir leid. Ja. Ich weiß. Ich bin überfallen worden. Es geht mir gut. Ich bleib noch einen Moment an der Luft. Es ist schön hier draußen. Die Luft ist ganz weich. Ich bin auf dem Weg. Es tut mir leid. Sie will wissen, warum ich noch lebe. Er schließt die Augen. Zehn. Nacht. Himmel. Unruhe. Steady state. Er schließt die Augen in höherer Frequenz. Nicht das nicht zu Bemessende bewirkt die Unruhe in den Wimpern, es ist das Maß der Augen, das sie nicht ruhen lässt. Er schließt die Augen auf neue Weise, er schließt sie pausenlos, er schließt sich aus. Kraft dieser neuen Methode sieht er sich selbst. Er sieht sich selbst von hinten, in den Nachthimmel schauend. Die Dunkelheit in Klumpen, kein Stern im Gleichgewicht. Positionen, Kontraktionen, Öffnungen, Gesichter, Arme, Münder, Visionen, Erinnerungen. Er wollte nie runterkommen. Hände, Finger, Spitzen, alles bewegt sich, alles bleibt still. Was sich dehnt, wird sich füllen. Was verdaut, wird nicht platzen. Er sieht sich selbst. Er hatte einen Anfang und kann kein Ende finden. Er sieht sich aufhören. Immer wieder dieser Schlussstrich. Mittendrin, selbstbestimmt. Im Kauen, wie im Büro, wie im Bett. Schluss für heute. Ich bin gekommen. Ich bin müde. Ich bin voll. Er sieht sich aufhören, ohne zu enden. Sieht sich durchmachen, durchhalten, durchtrinken, durchhalten, durch Tränen, durchhalten, durchdenken, denken, denken. Er sieht sich, wenn niemand ihn sieht. Er sieht sich essen, ein Besteck gebrauchen. Er sieht sich arbeiten, ein extra Kissen im Rücken. Er sieht sich wichsen mit geschlossenen Augen. Er sieht sich schlafen. Schlafen. Schlafen. Er sieht keinen Moment, der eine Antwort versucht auf die Einsamkeit, die zur Verfügung stand. Es langweilt ihn unendlich, die Kreatur zu sehen, die ihn verkörpert. Er sieht sich ausatmen, er sieht sich nicht einatmen. Alles, was er hört, ist die Rotverschiebung des Lichts. Er sieht sich entfernen. Er wird sich fremd. Elf. Seufzer. Der Kreatur. Dieser Wunsch, aufzuklatschen. Aufzuklatschen. Sie sich rumzutreiben in brechenvollen Tempeln, die eigene Auslöschung zu feiern. Die eigene Auslöschung zu feiern. In dunkler Masse sich zu streifen, zu reiben, zu verletzen, sich infizieren. Von Gott oder der Faust, anonym geworden. Der verloren geht, der Kopf durchstoßen von Gott oder das Wasser im Rachen, der Faust, in der er verloren ging. Mit der Kopf nach hinten gerissen und das Wasser im Rachen gesammelt. Hungrig nach dem verwesenen Subjekt. 12 Tempel X Club Dunkle Masse. Zweitbester, ich sterbe bald. Shut up! Stand up! Here comes Kid. 13. Backstage. Die Tyrambus des vergessenen Kinds. Ich bin, du weißt es nicht mehr, das Kind, das du gewesen bist. Die tragische Idee deiner lächerlichen Wirklichkeit. Steinbrechende Schritte, Stimmen, die aus dem Brunnen steigen. Visionen aus dem Abaton. Gebete stoßen gegen das Maß. Was ist passiert? Nichts. Erst warst du vom Raum besessen. Dann machst du es dir da drin so schön wie möglich. Du nennst es Laufbahn. Du musst leben, Geld verdienen, was anlegen, zurücklegen. Die Zeit wird knapp. Du bist nicht mehr allein. Du trägst Verantwortung. Du bist Vater. Du weißt. Du siehst schön aus, denn du weißt nicht, wohin. Vor dir geht ein Kind. Du weißt nicht, woher und warum. Du folgst dem Kind. Wie jahrtausende alte Bewohner nimmt die Stadt euch auf. Über euch schließen sich rauschend die Dächer der Zeit, die zwischen euch liegt. Es wird grenzenlos dunkel. Als du anfängst, im Dunkeln zu sehen, dreht das Kind sich um. Plötzlich. Wütend. Richtet seinen rechten Arm auf dich. Streckt, wie ein Messer seinen Zeigefinger aus der Faust. Das Kind sagt dir, dass es sich erinnert an dich. Du bist der, zu dem ich werden muss. Das Kind öffnet die Faust. Drinnen liegt ein Ticket. Eine Freikarte zum Paradies. Im Paradies wird eine Schlachtung gezeigt. Live. Paradies wird eine Schlachtung gezeigt. Live. Das Opfer bist du. 14. Paradies. Schlachtung. Live Act. Das Paradies liegt im Halbfreien, im offenen Vorhof des Tempels. Früher, ich weiß nur noch, dunkel war ich sehr routiniert in langsamen Tötungen. Ich wollte was Geheimes wissen, den Ort, an dem der Schmerz nach außen tritt. Am Fuße eines Mammutbaums wird die Schlachtung vorbereitet. Ich weiß noch, wie ich einem Frosch oder war es ein kleiner Hund die Glieder entrissen habe. In einer Reihenfolge, die sinnvoll war, weil sie den Sterbeprozess zu verlängern wusste. Das Opfer hat sich zugunsten der Teilnahme am Spektakel gegen die Betäubung entschieden. Es gab einen Griff, den ich speziell für die Amputationen entwickelt habe. Ich weiß noch genau, wie der war. Die Fesseln beider Hinterbeine sind von Kettenringen umschlungen, die an den gegrätschten Ästen des Mammuts befestigt sind. Das vergisst man nicht. Man oft noch allein unterwegs eine Weile, ohne Körperanschluss. Der Körper hat den Verlust hingenommen mit einer leisen, schnellen Blutung. Das Opfer hängt kopfüber vom Baum. Das Tier selbst hat, während es geschlachtet wurde, keinen Laut von sich gegeben. Nur in den Augen. In den Augen ein Leuchten. Der Kopf schwebt eine Armlänge über den Wurzeln. Das Leuchten, wie soll ich sagen, war ganz für sich. Keine Person wurde reflektiert, kein Gefühl gespiegelt. Die Vorderbeine sind frei und in Bewegung. Ich kann nichts sagen. Bis heute nicht. Ob es der Schmerz war, der das Leuchten erzeugt hat, oder die Fähigkeit, hinter ihn zu treten. Ich kann nur sagen, der Blick war hell. Das Opfer wird geöffnet, mit einer Handkante längs durch die Brust. Das Tier weiß, es wird sterben. Der Kopf wird abgetrennt mit der anderen, noch sauberen Hand. Warum? Wenn ich weiß, ich sterbe, warum bleib ich so still? Der Körper wird entweidet. Ich bin gern in mir. Das Opfer bietet sich an zum Verzehr. Selbstverspeisung. Raumgewinn. den Duft der Erde rein, die Geheimnis verraten, den siedende Müll, das Malmen des Kiefermuskels ein. Eine Bewegung, die das Gebiss mit Speichel tränkt, bis es sekundenschnell, als gelte es den Akt zu verheimlichen, ins glibbrige Herzstück fährt, ihm ein Stück entreißt und die Mundhöhle verschiebt, wo ein Gaumen wartet, der hier im Dunkeln über die Zeit verfügt und die Verspeisung verzögert. Woran in Masse und Erregung und Platz schafft. Platz schafft für den Dämon, den sie versteckt. Der Körper bewegt sich auf rasende Weise. Auf rasende Weise. Sechzehn Saartür. Der Tänzer eröffnet den Anfall mit einem Muskelkrampf. Kontraktion. Gespannter Rücken. Ein Bogen, der den Hals streckt bis zum letzten Halswirbel. Er weiß, er ist nicht allein. Ein Knacken bestätigt den Austritt aus der Haut. Er wird angesehen von einer Frau. Das Knacken geht runter über die Säule ins Becken. Die Frau sitzt auf einem Baumstumpf. Ein Bein über das andere gelegt. Eine Hand streichelt den in der Luft schwebenden Knöchel, während sie den Tänzer ansieht. Der Tänzer erfährt eine Erschütterung. Ein beide Beckenschalen übertretendes Zucken. Das linke Bein tritt aus dem Gelenk hinaus. Außerhalb sucht es Balance. Die Frau sieht den Tänzer an, wie man etwas aus der Natur ansieht. Etwas, das einen beruhigt, obwohl es fremd ist. Einen blauen Mond zum Beispiel. Der Tänzer hebt sein rechtes Knie ohne Muskelkraft. Seine Augen reißen auf. Die Frau ist halb bekleidet, ihr Oberkörper ist nackt. Die Frau sieht den Tänzer an, als wäre sie bekleidet. Die Frau steht auf. Der Tänzer fährt den linken Arm nach vorne. Die Frau steht auf und geht zum Tänzer. Der Tänzer wendet die Handfläche nach oben. Fächert die Finger einzeln in die Luft. Mit der Bitte um diesen Tanz, der diesem Tanz ein Ende setzt. Die Frau legt dem Tänzer eine Hand auf die Augen. Die Dunkelheit bildet einen Schacht im Zentrum des Körpers, lässt den Tänzer zur Ruhe kommen in der weiter um ihn kreisenden Luft. Wo bin ich? Wo nicht? 17. Du und ich. So reden Verliebte oder Verlaufene. Ich bin hier zu Hause. Ich muss mich kurz orientieren. Mach die Augen auf. Alles ist Wüste. Bist du ein Mensch? Halb, halb? Halb Gott, halb Gewohnheit. Ich würde gern sagen, du gefällst mir, aber ich verliere dich dauernd. Wäre es nicht sinnvoller, solange ein Wunsch sich immer nur selbst verbraucht, statt sich auf die Knie zu werfen, von den Altaren ewiger Unzufriedenheit erstmal nichts zu wünschen? Hm? Wer bist du? Ich könnte der Falter dort sein. Welcher? Kommst du da dran? Nur mit der Zunge. Hast du Durst? Unendlich. Thank you. 18, der Kuss. Narkotika. Flüssigkeit, die von einer Zunge auf die andere getragen wird und zurück. Verwendisch eigen mit ihm in Meandern endlos. Ein endloser begibt sich auf das Katapult der sich wellenden Zunge, die sich nach oben schleudert, weit, weit über dich hinaus. Es ging kein Runterkommen. Es gibt kein Runterkommen. Es gibt kein Runterkommen. Es gibt kein Runterkommen. Das Lachen wird leiser, bleibt als Echo der Erheiterung noch einen Moment liegen in der Luft, in die die Hände jetzt fassen wie nach einem Geräusch, einem Ton außerhalb des Instruments, einer ausgestorbenen Zärtlichkeit, die sich mit der ins Nichts greifenden Geste verzahnt, Hand und Luft nacheinander ineinander greifend, um zu bleiben, zu bleiben. Wüste. Die Stadt ist leer. Ich bin in der Stadt. Mein Blick sucht, was ihn zerschmettern konnte. Ich will an Mauern stoßen, gegen Menschen knallen. Ich bin allein. Symbolschmidt ist sich der Durst ungebrochen. Mauern stoßen. Fossiles Grundwasser, 40.000 Jahre unter mir. Früher muss ich gelebt worden sein. Gebadet. Der Durst ungebrochen. Gejagt. Es gibt noch Spuren der Feuchtperiode. Fossiles Grundwasser, 40.000 Jahre. Säugetieren, Exkremente ihrer Musik. Früher muss ich gelebt worden. Es gibt es in den Salzkrusten. Gebadet. Und gejagt. Es gibt noch Elefanten, Spuren der Feuchtperiode. Pläne, Partituren, Gesichter. Spuren von Händen, Haut, Geld. Exkremente ihrer Musik. Wüste. Skizzen in Salzkrusten. Gut zu. Ich rufe den Tag. Partituren, Gesichter. Spuren von Händen, Haut, Geld. Ich rufe den Tag. Ich rufe den Tag. Ich rufe den Tag. Ich rufe den Tag. Ich rufe den Tag! Ich rufe den Tag! Ich rufe den Tag! Ich rufe den Tag! Ich rufe den Tag. Stimme. Vermögens der menschlichen Stimme, die die instrumentale Kraft, die sie begleitete, auflöst in gestaltloser Essenz, mit der sie ihre Gewalten verteilt, zu gleichen Teilen an die Enge und die Ausbreitung. Eine Schwebe, die, obwohl sie gedanklich nicht fassbar ist, den Gedanken der Zerstörung laut werden lässt. Ein Dienst, den die Stimme Dionysos erweist. Dem Architekt des Rausches, der von seinem Diener nie verlangt hat, die Welt zu erreichen oder zu erhalten. Bring das Chaos zurück. Interlunium 1 bis 21 von Anja Hilling. Mit Marc Waschke. Komposition und Klangregie Mauson Maas, Andi Thoma und Jan St. Werner. Regieassistenz und Stimme Luzi Kurt. Regie Detlef Meissner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017. Thank you. Dramaturgie: Hanna Georgi und Jan Buck.